Ich zückte mein Handy, rief das Polizeirevier an und fragte nach Officer P. Zane. Die Telefonzentrale schob mich erst in die Warteschleife und informierte mich dann, Officer Zane sei bis zum kommenden Montag nicht im Dienst. Ich fragte gar nicht erst nach seiner Privatnummer, sondern bat die Frau am Telefon, ihm mitzuteilen, dass Victor Trenton dringend um Rückruf bitte. »Ich werde sehen, was ich tun kann«, sagte die Frau. Es war eine jener nichtssagenden Antworten, die meine beschissene Stimmung nicht gerade verbesserten. »Bitte tun Sie das«, sagte ich und beendete das Gespräch. Sehr wahrscheinlich erreichte man Mr. Ito ebenfalls erst nach dem Wochenende. Ich erwartete zwar keinen Besuch, hatte aber nicht die Absicht, den Kinderwagen auf dem Hof zu belassen, sondern wollte ihn wieder in Mrs. Bells Garage stellen. Ihr Haus lag immerhin auf meinem Weg, und vielleicht fand ich ja auch weitere Anhaltspunkte, wie unser heimtückischer Spaßvogel in die Garage gekommen war. Zunächst aber machte ich einige Handyfotos vom Tatort im Hof, um sie später Zane zeigen zu können, vorausgesetzt er war an der Sache überhaupt interessiert. Vielleicht war er nicht so glücklich darüber, dass ich den Kinderwagen bewegt hatte, aber der war schließlich kein Beweisstück im Rahmen einer Ermittlung. Ellie Bell war nicht mit ihm erschlagen worden. Ich brachte ihn nur dorthin zurück, wo wir ihn abgestellt hatten. Ich schob den Kinderwagen also im goldenen Morgenlicht über die Rattlesnake Road. Vielleicht lag es mit an der Nachwirkung der Schlaftabletten, jedenfalls beruhigte ich mich angesichts der prosaischen Realität dieses Gefährts bald wieder. Selbst die Shorts und T-Shirts darin waren nichts Besonderes. Normale Kindersachen, wie man sie in jedem Walmart oder bei Amazon bekam. Je weiter ich ging, desto apathischer wurde ich. Ich nehme an, wenn ich in diesem Moment noch im Bett oder auf dem Sofa gelegen hätte, wäre ich prompt wieder eingeschlafen. Aber weil ich nicht im Bett, sondern auf der Rattlesnake Road war, gab ich mich einfach meinen Gedanken hin. Klar, das quietschende Rad sollte wirklich mal geölt werden, aber abgesehen davon fuhr sich so ein Kinderwagen wirklich angenehm, besonders ohne irgendwelche vierjährigen Passagiere. Er fuhr sich buchstäblich mit links, denn meine Rechte lag dabei auf den über die Rückenlehnen drapierten T-Shirts. Das sollte mir aber erst später bewusst werden. Ich versuchte mir vorzustellen, wie die beiden Jungs die Straße überquerten und sich ins Gebüsch kämpften, dass sie sich immer mehr in diesem Dschungel verloren, merkten sie gar nicht, fluchten auch nicht auf ihre kindliche Art über die Zweige, die ihnen ins Gesicht zurückschnalzten, oder die Kratzer, die sie abbekamen. Nein, mit ihren Papierhüten, die ihnen ihr Vater aus der Comicseite der Tribune gefaltet hatte, fühlten sie sich wie große Entdecker und bereuten keine Sekunde, den Plankenweg verschmäht zu haben. Irgendwo vor ihnen wartete ein Piratenschatz oder so etwas wie King Kong. Den Film hatten sie einmal, gebannt im Schneidersitz vor dem Fernseher kauernd, nachmittags in Tampa Matinee gesehen, bis ihre Mutter auf die Nachrichten mit Tom Brokaw umschaltete. Doch plötzlich hören sie das Rasseln, anfangs nur leise, aber es wird lauter und kommt auch näher. Zunächst ignorieren sie's, aber dann begehen sie den fatalen Fehler, es nicht ernst zu nehmen. Joe hält es für Bienengesumm, das sie möglicherweise an eine Honigquelle führt, worauf Jake ihn fragt, ob er blöd sei und wie oft er denn gestochen werden wolle. Sie sind hinter dem Schatz her, und Honig ist definitiv kein Schatz. Das Rasseln kommt mittlerweile von allen Seiten, aber darin sehen sie kein Problem. Zum Strand geht es geradeaus, sie können schon die Wellen hören. Bevor sie im Sand nach Gold graben oder ersatzweise eine Sandburg bauen, sollte der Strand nicht gleich etwas hergeben, wollen sie ein bisschen durchs Wasser warten, weil die Hitze wieder einmal nicht auszuhalten ist. So wenig auszuhalten wie in dem Auto, wo mein Sohn festsaß. Der hatte allerdings kein Wasser in der Nähe, wo er die Füße hätte abkühlen können. Nein, er saß zusammen mit seiner Mutter in jenem Glutofen fest, weil draußen ein Monster auf und ab lief. Das Monster ging nicht weg, und das Auto ließ sich nicht mehr wegbewegen. Die Erdvertiefung vor ihnen sehen sie nicht, weil sie völlig von Buschwerk überwuchert ist. Deshalb sehen sie auch nicht die Schlangengrube, diese große Rumba, die an diesem schattigen Plätzchen getanzt wird. Jake und Joe, die Seite an Seite vorrücken, könnten jetzt das Buschwerk umgehen, aber das ist nicht die Art echter Entdecker. Mutige Entdecker lassen sich von nichts und niemandem stoppen und schlagen sich einen Weg mit unsichtbaren Macheten. So und nicht anders machen sie's, Und weil sie nebeneinander gehen, fallen sie auch gemeinsam in die Vertiefung, mitten in das Schlangennest. Es hat Dutzende Bewohner. Einige sind noch ganz jung, winzige Minischlangen, die zwar beißen können, aber, anders als vielfach behauptet, noch kein Gift haben. Aber auch ihre Bisse schmerzen, und die meisten Schlangen sind ohnehin ausgewachsene Tiere im Verteidigungsmodus. Die dreieckigen Köpfe schießen nach vorn und versenken ihre Giftzähne tief in dem artfremden Fleisch. Die Jungen schreien auf, sie schreien »Au« und »Nein« und »Was soll das« und »Das tut weh«.